Der Flug Conan Air Nummer 4538 nach Lissabon kann wegen des schlechten Wetters nicht von Hamburg abfliegen. Die Fluggäste werden gebeten, zum Flugsteig A33 zu kommen. Von dort fährt ein Bus zum Flughafen Lübeck. Die Fluggäste des Conan Air Flugs nach Lissabon, bitte zum Flugsteig A33. Sie fahren mit dem Bus zum Flughafen Lübeck.